Frau Hulda stieg auf den Berg herauf. Es grünten Wald und Saaten. Da kam der Frühling über sie, sie wünschte Heil zu raten. Doch leider fand sie keinen Mann, es fehlte ihr an Bekanntschaft. Und keine Zeitung gibt es nicht in dieser schönen Landschaft. Drum lockte sie den Wandersmann. In unterirdische Grotten zog träumend ihn ans Herz hinan, wie Werther einstens Lotten. So kriegt die Liebe wunderbar die Männer ins Gehege, auf diesen in unserer jetzigen Zeit ganz ungewöhnlichem Wege.